Klaus Remme fasste zusammen. Bei mir im Studio begrüße ich nun den Osteuropa-Historiker und speziellen Ukraine-Kenner Gerhard Simon von der Universität Köln. Guten Abend, Herr Simon. Guten Abend. Herr Simon, wir haben es eben gehört, Sanktionen sind nicht das Gebot der Stunde, so hat es die Kanzlerin formuliert. Mit Sanktionen will man vorsichtig umgehen. Teilen Sie diese Ansicht? Naja, die deutsche Politik ist ja in Sachen Ukraine niemals der Vorreiter gewesen und wird das auch in Zukunft wohl nicht sein. Die Amerikaner, sogar die Österreicher, sehen das etwas anders. Was müsste denn die EU, und da ist Deutschland ja Mitglied, insgesamt als Konzept nun anbieten? Müsste Russland mit eingebunden werden und wie könnte das aussehen? Ich glaube nicht, dass man Russland an dieser Stelle mit einbinden kann. Russland hat seine eigene politische Aufgabe und Agenda und wir haben die unsere. Wenn wir noch über Sanktionen reden wollen, dann geht es in der Tat zunächst mal um Visafragen. Soll man jemanden die Einreise verweigern? Und es geht darum, Finanzströme bestimmter Oligarchen, die das jetzige Regime unterstützen, zu überprüfen und gegebenenfalls da einzugreifen. Aber es gibt die These, wenn man sich so verhielte, dass man dann die herrschende Elite in der Ukraine sozusagen in die Ecke drängt und damit zwangsläufig in die Arme Moskaus treibt. Also diese Überlegung hat eine gewisse Logik, aber wohl ist doch weit von der Realität entfernt, denn die Nähe zu Moskau ist ohnehin da. Und sie wird sich dadurch auch nicht vergrößern, dass man den einen oder anderen Oligarchen nicht mehr einreisen lässt. Im Gegenteil, solche Maßnahmen könnten als Signal wirken, dass der Westen sich nicht beliebig alles gefallen lässt. Signal war das Stichwort. Lassen Sie uns jetzt vielleicht konzentrieren auf die Vorgänge selbst, wie sie heute Abend in der Ukraine ablaufen. Derzeit, wenige Minuten noch, wenn der Zeitplan denn stimmt, werden sich Janukowitsch, die Führungsfigur Vitali Klitschko, der Timoschenko-Vertraute Jazenjuk und von der rechten Partei Svoboda Oleg Tjachnibok noch mit dem Staatspräsidenten der Ukraine unterhalten. Gegen 19 Uhr hieß es, soll das zu Ende sein. Was glauben Sie, wenn es um die Stichworte Rücktritt geht, um Neuwahlen geht, Presse- und Versammlungsfreiheit, das Zurückdrehen dieser verschärften Gesetze, die vor kurzem verabschiedet worden sind, glauben Sie, dass das Triumvirat, das Trio Erfolg melden kann? Also miteinander zu sprechen ist immer besser als nicht miteinander zu sprechen. Und insofern sind diese Gespräche sicherlich zu begrüßen. Ob sie denn erfolgreich sein werden und im ersten Anlauf erfolgreich sein werden, daran kann man Zweifel haben. Dennoch, ich betone, es gibt keine andere Möglichkeit, als miteinander zu sprechen. Und vielleicht gelingt es doch, die Regierung Janukowitsch davon zu überzeugen, dass sie etwas tun muss. Das Erstaunliche an der ganzen Geschichte ist doch, dass seit über 2 Monaten riesige Proteste in der Ukraine ablaufen und die Regierung und der Präsident tun so, als wenn nichts geschehen wäre. Die Hartleibigkeit und Unbeweglichkeit dieser Regierung und dieses Präsidenten sind ja doch erstaunlich und gehen weit über das hinaus, was wir zum Beispiel in der Türkei kennen. Und diese Gespräche sind der Versuch, da etwas in Gang zu bringen. Ob es gelingt, wir werden es sehen. Aber ist das Fantasielosigkeit auf Seiten des Regierungslagers oder hält sich Janukowitsch und seine Mannschaft dennoch irgendwelche Optionen offen? Also Optionen zwischen Rücktritt im Extremfall und Repression im anderen Extremfall? Diese beiden Optionen gibt es ohne Zweifel. Ich habe den Eindruck, dass die Regierung Janukowitsch sozusagen den Kontakt mit dem Land verloren hat, den Kontakt mit dieser Gesellschaft. Sie sind offenbar der Meinung, man könne das aussitzen. Oder aber der Frost würde so stark werden, dass die Leute dann schon nach Hause gehen würden. Das ist offensichtlich die Meinung, die die Regierung hat. Jetzt zeigt sich, dass das aber falsch ist und dass man so offenbar nicht vorankommt. Mit anderen Worten, diese Regierung Janukowitsch ist offenbar nicht in der Lage zu sehen, in welcher Weise die ukrainische Gesellschaft sich verändert hat und Veränderungen verlangt vom Präsidenten. Und welche Option hat eigentlich die bislang noch vereint auftretende Opposition? Kann sie durchhalten? Wer wird eigentlich am Ende dann einen längeren Atem haben? Was glauben Sie? Bisher hat sie durchgehalten, erstaunlich, länger als viele von uns erwartet haben. Eine Prognose ist selbstverständlich schwierig für die Zukunft, aber dass der Maidan sozusagen sich allmählich auflösen wird, diese Erwartung ist, glaube ich, falsch. Und wenn die Regierung diese Erwartung haben sollte, so stürzt sie damit das Land immer weiter in die Konflikte. Und nochmal ganz kurz am Ende, Stichwort Moskau. Glauben Sie, dass der Kreml, dass Putin, dass die Neoimperialen, wie ich sie vorhin genannt habe, doch noch eingreifen werden vor Sotschi? Es ist die Frage, was wir unter Eingreifen verstehen wollen. Wenn wir damit militärische oder auch massive wirtschaftliche neue Repressalien meinen, dann glaube ich das kaum. Was im Hintergrund läuft, wissen wir, vieles wissen wir nicht, dass Putin und die russische Regierung eindeutig auf der Seite von Herrn Janukowitsch stehen, daran ist gar kein Zweifel. Die Frage allerdings lautet, nützt das was oder was bringt das oder ist das allein entscheidend? Das heißt mit anderen Worten, wenn ich Sie richtig verstehe, den Gesprächskanal zu Moskau sollte man auch noch aufrechterhalten in dieser Sache? Gar keine Frage. Gesprächskanale muss man immer aufrechterhalten. Und zwar unabhängig davon, ob man große Hoffnungen auf Erfolg hat. Professor Gerhard Simon, ich bedanke mich für das Gespräch und für die Einsichten und für die Einschätzungen. Vielen Dank auch Ihnen, meine Damen und Herren. Das war unsere Sondersendung, unser Brennpunkt zum Thema Ukraine. Ihnen noch einen schönen Abend.